Philosophie Hegels. Davon haben wir eigentlich heute noch überhaupt gar nichts gehört und überhaupt gar nicht drüber gesprochen. Naja, ein bisschen schon. Ich hätte gerne einen Satz zu dem Bücherstab. Okay, also. Also, die, wir sind out of time. Okay. Also, auf meinen Seiten, ich habe Seiten, die heißen, also neben den hegelsystem.de Seiten, da ist auch ein Link drauf auf wiki.hegelsystem.de. Da sind Bücherempfehlungen zu allen Teilen von Hegelsystem. Und es sind auch verlinkt Bücher, zum Beispiel von den Hegel-Schülern im 19. Jahrhundert, die schon frei sind, dass man sich nehmen kann. Also von, sind jetzt verschiedene Bücher für verschiedene Aspekte der, der Diskussion, die ich hätte brauchen können. Also als allgemeine Empfehlung, das ist auch auf der Website, ist von dem Timo Bautz, Hegels Lehre von der Weltgeschichte zur logischen und systematischen Grundlegung der Hegelschen Geschichtsphilosophie. Der, das ist meines Erachtens das beste Buch zur Hegelschen Geschichtsphilosophie. Das erklärt einerseits die Hegelsche, was der Hegelschen Geschichtsphilosophie zugrunde liegt, also speziell auch, wie sie eingebettet ist eben in subjektiven Geist, objektiven Geist, absoluten Geist, so Fragen wie, was ist die Rolle des Individuums und so weiter, und hat auch andererseits auch eine Beziehung zu der Logik. Also wenn man da mehr gucken will, kann man auch gerne reingucken. Die anderen? Okay, also bei den anderen Büchern. Dies hier, der Pepersack, Hegels praktische Philosophie, ist eine sehr detaillierte Beschreibung von der Hegelschen Enzyklopädie, von, angefangen von der praktischen, vom praktischen Geist, ja, also Wille, bis hin halt zur Weltgeschichte, und hat eine sehr nützliche Art, wie man die Hegelschen Texte verstehen kann. Weil Hegel gilt ja als unverständlich, und er macht sich jede Mühe, eigentlich jeden Satz von Hegel in seine grammatikalischen Struktur aufzubrechen, ja, indem er so eine Art, immer, was sind dann die Nebensätze und so weiter. Und alleine das bringt eigentlich oft schon Verständnis, die Sätze, die man sonst nicht so leicht versteht, und er erklärt dann jeden einzelnen Satz und erklärt bei jedem Ding, also was die einzelnen Wörter heißen, und er macht sich sogar die Mühe, das ist auch interessant, die drei verschiedenen Auflagen der Enzyklopädie miteinander zu vergleichen und dann jeweils zu erklären, warum der Hegel da was ändert. Also wenn man sich interessiert, nicht nur für die Weltgeschichte, sondern überhaupt also für dieses Thema objektive Geist bei Hegel, dann wäre es nützlich. Das Problem ist, dass diese Bücher, das ist leider in dem Frohmann-Holzburg-Verlag in Stuttgart-Cannstatt erschienen, und die sind ziemlich teuer, aber kann man ja aus der Bücherei ausleihen, sich mal kopieren. Also. So, dann habe ich hier noch zwei Bücher, die ich interessant finde, was so eine marxistische Herangehensweise an Hegel ist, unter dem Gesichtspunkt, was könnte denn eigentlich da interessant und bewahrenswert sein, oder wo gibt es denn vielleicht mal einen neuen Ansatz als die anderen Punkte. Das eine ist hier von der, das kennen Leute, die schon öfters Vorträge von mir gehabt haben, von der Sarah Wagenknecht, Vom Kopf auf die Füße, das ist ihre Doktorarbeit zur Hegel-Kritik des jungen Marx oder das Problem einer dialektisch-materialistischen Wissenschaftsmethode. Da verteidigte Hegel an vielen Stellen gegenüber dem frühen Marx und versucht zu zeigen, dass er doch an einigen Stellen vielleicht doch vernünftiger ist, als es auf den ersten Blick, wenn man jetzt zum Beispiel die ökonomisch-philosophischen Manuskripte liest, da glauben mag. Mein Ansatz wäre noch weitergehend als Sie, aber es ist halt vielleicht für den einen oder anderen interessant. Das andere ist von der Friederike Schick, Hegels Wissenschaft der Logik, metaphysische Letztbegründung oder Theorie logischer Formen. Die hat ebenfalls einen marxistischen Ansatz und findet aber große Teile der Logik nützlich und versucht zu zeigen, wie die was taugen und wie sie auch zum Beispiel in Auseinandersetzungen im Vergleich mit anderen Philosophen Probleme lösen, die die haben. Sie kritisiert eigentlich nur den Anfang der Logik und das Ende, alles was nach dem Schluss kommt, das sind natürlich zwei Kritiken, die ich nicht teile, aber ansonsten wäre es auch interessant. Und ein letzter Punkt wäre hier allgemein als Überblick zu Hegels System. Hegels Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften von 1830 ist ein günstiges Buch bei STW. Das Problem ist, dass diese Reihe der Hegel-Kommentare bei STW von Schnädelbach herausgegeben sind, der ein bekennender Hegel-Kritiker ist, aber trotzdem auch in den Teilen, die er verantwortet, gar nicht so schlecht. Ist ganz interessant, unter anderem auch, weil die wirklich zu jeder Seite dann auch versuchen, nochmal Querverweise zu bringen, worauf bezieht sich denn Hegel, wo es nicht ganz klar ist im Text, und teilweise auch nochmal darstellen, wie ist das im Vergleich zu der Wissenschaft seiner Zeit und wie ist in der heutigen Rezeption. Ist also eine nützliche allgemeine Erklärung. Das Problem ist, ich habe jetzt keinen Stapel von Büchern zu Hegels Geschichtsphilosophie, weil es darüber nicht so viel gibt, beziehungsweise nicht so viel gibt, was mich wirklich befriedigt. Ja? Das heißt, das einzige Buch, was ich dazu der hegelischen Geschichtsphilosophie empfehlen kann, aber vielleicht ist mir ja auch was entgangen, dann erzählt es mir doch, ja, das Buch von Timo Bautz. Vielleicht habt ihr es am Anfang schon gesagt, aber wo gibt es die Veranstaltung noch zu nachhören? Und wenn wir das dann veröffentlichen, Kostenstift. wadk.de, also Wege aus dem Kapitalismus.de, das ist unsere Website, wo auch alle unsere Termine stehen und weitere Veranstaltungen, wo man sich auch eintragen kann, wenn man per E-Mail informiert werden möchte. Und wo auch schon ältere, frühere Veranstaltungen, sofern wir sie aufgezeichnet haben, verfügbar sind. Also was vorhin die Frage zum Ablauf angeht, ich hatte mir so gedacht, dass ich hier mal anders mache. Also normalerweise, wenn man eine Veranstaltung zu Hegels Geschichtsphilosophie hört, dann würde man ein Referat kriegen über das, was in der hegelischen Geschichtsphilosophie drin ist. Und wo, da ist für mich eigentlich das Interessanteste die Einleitung, weil da die Grundprinzipien dargelegt sind. Und dann ist die Anwendung, ist dann, dass er jeweils das über die einzelne Geschichte halt zeigt. Mir ging es jetzt in dieser Veranstaltung darum, Informationen zu geben oder einen Rahmen zu geben zu Dingen, die man vielleicht nicht so einfach durch das Lesen der Geschichtsphilosophie, die übrigens sehr, sehr leicht zu lesen ist, sich kriegt. Das Problem bei der hegelischen Geschichtsphilosophie ist, gerade weil sie vielleicht das am leichtesten zugängliche Werk von Hegel ist. Es ist nicht wie andere Werke mehrere Bände dick. Es ist sehr gut lesbar, weil es einfach eine Niederschrift ist von dem, was Hegel so gesagt hat. Es ist sehr gut lesbar. Es führt, wenn man die Rezeptionsgeschichte anguckt, der hegelischen Philosophie eigentlich zu schwerwiegenden Interpretationsfehlern. Und das hängt eigentlich immer damit zusammen, dass diejenigen, die nur diese Vorlesung lesen, eben die Einbettung in das hegelische System und in Bezug auch auf die hegelische Logik eben nicht haben. Und dadurch dann eben das gravierend missverstehen. Ja. Und ich würde jetzt, also, und ich hatte mir eigentlich gedacht, ich mache mal, also erstmal mein Hauptanliegen, guck dann mal, was es für Fragen gibt. Und vielleicht klären sich die Fragen, und wenn es wenig Fragen gibt, dann würde ich vielleicht, je nachdem, was ich aus den Fragen entnehme, nochmal so einen Nachschub machen. Ich würde jetzt aber in Anbetracht der Zeit, hätte ich jetzt im Prinzip jetzt keine Lust, jetzt nochmal eine halbe Stunde da was nachzumachen. Aber ich würde noch eine Kleinigkeit auch auf deine Bemerkung sagen. Ja, also der Stefan hat eigentlich natürlich wunderbar was gesagt, was uns jetzt weiterbringt, aber zwei, drei kleine Anmerkungen noch rein unter dem Gesichtspunkt, was hat das mit Hegel zu tun? Also A, ja, also der Hegel sagt auch, wenn du irgendwas erreichen willst, musst du dich beschränken. Das ist halt nun mal so, ein Wille ist immer ein konkreter Wille. Ja, wenn du irgendwie abstrakt irgendwas willst, das geht nicht, sondern du musst halt sagen, du verliebst dich nicht in überhaupt, sondern in eine bestimmte Frau oder sowas. Ja, also und essen tue ich auch noch ein bestimmtes Gericht. So, also ja. Zweitens, klar, also Freiheit bedeutet, hatte ich gesagt, in der konventionellen Weise, wie es gesehen wird, wird es ja oft gesehen als Abwesenheit von irgendwelchen Grenzen, nämlich ich habe irgendeinen Zweck, den will ich erreichen. Da ist natürlich ganz klar, dass es nicht da eine Zweckhierarchie machen kann und in der Tat sagen kann, wenn ich nicht atmen kann, nicht essen kann und so weiter, dann kann ich die anderen Zwecke auch nicht verwirklichen. Ja, also muss ich halt leben und selbstverständlich gehört das dazu und das ist überhaupt nicht mit Hegel inkompatibel. Der sieht das natürlich auch so. Drittens möchte ich aber da auch nochmal, auch mit Hegel übrigens, dem berühmten Herrn Knecht-Kapitel da aus der Phänomenologie, da auch ein bisschen Wasser in den Wein geben, gerade weil das so grundlegende Bedingungen sind, die eben die Grundlage überhaupt von allem anderen sind, sind das natürlich auch die Mittel, über die meine Unfreiheit realisiert wird, weil diejenigen, die möchten, dass ich ihre Zwecke verfolge, werden das so einrichten, dass ich eben all das mir bestritten wird. Ne? So dass Hegel schließlich sozusagen sagt, im Extremfall, wenn du nicht bereit bist, deine Freiheit oder dein Leben zu riskieren, ne, dann bist du eben natürlich das Opfer von all diesen ganzen Verhältnissen. Ja, ja, und das ist dann wiederum die Machtfrage. Ja, aber gut, aber das heißt nicht, dass das ein Ausdruck wäre davon, dass der Hegel so idealistisch wäre im Sinne von, dass er diese Bedürfnisse nicht erkennt oder anerkennt. Ja? Also ein bisschen ist es auch so, also im Prinzip ist es vielleicht am Anfang so rausgekommen, als ob ich so sehr die Marxisten kritisieren würde. Eigentlich ist durchaus mein Ansatz derjenige, dass ich sage, Hegel ist eigentlich mit einem vernünftigen Marx kompatibel oder kompatibler, als es nahegebracht wird. Oder noch anders gesagt, ich versuche zu zeigen, dass man Hegel so denken kann. Sicher, nur, also was mich immer irritiert ist Folgendes, die Dialektik ist ja alt, das haben wir ja bei den platonischen Dialogen, haben wir die Sachen ja schon, dass die Dialektik ja eigentlich etwas Subversives sein soll. Es ist ja eigentlich eine Negation, nicht? Negatio est definatio, genau, umgekehrt. Je nachdem, bei Spinoza hat man das ja auch so. Auf der anderen Seite wird die Dialektik ja von den Herrschenden immer wieder verwandt, also von den Herrschenden zur Affirmation. Es hat eine Zwienatur, die Dialektik. Man kann sie sehr wohl nehmen, sozusagen, man kann sie sehr wohl benutzen zur Apologetik, oder man kann sie zur Negation benutzen. Also etwas Subversives und etwas Affirmatives hat die Dialektik. Gut, aber eine Zwienatur. Ja, aber auch dann, wenn ich zum... Also ich kann eigentlich bei Hegel auch, wenn ich sehe, was, also eigentlich generell, wenn ich irgendwelche Gründe angebe, ich muss ja immer sagen, warum ich irgendwas gut finde, dann gebe ich die Gründe an. Und wenn die Gründe, die ich angebe, zum Lob schlecht sind, dann sind es halt, dann erkenne ich daran auch, ja, dass die Relativität dieses entsprechenden Lobs. Ja, anders gesagt, der Hegel bemüht sich darum, überall zusammenzufassen, das war es das Ganze, und also entsprechend auch jeweils immer zu erklären, was es jeweils für Gründe für diese Sachen gibt. Ja, und das wird ihm dann unter Umständen auch vorgehalten als Affirmation. Und vielleicht ist es auch so gemeint, dass er an irgendeiner Stelle das tatsächlich gut findet. Nur für mich ist eigentlich das wissenschaftliche Vorgehen oder das innerphilosophische Vorgehen nicht auf die Ergebnisse zu gucken, sondern auf die Bewegung zu gucken, auf die Argumente zu gucken, wie ich auf etwas hinkomme. Und wenn ich dann an irgendwelchen Stellen sehe, das Argument hier an dieser Stelle ist nicht so gut, ja, dann ist es eben an der Stelle unbefriedigend und es ist dann eben für mich, auch wenn es dann am Ergebnis rauskommt, dass doch irgendwas dafür spricht, überzeugt mich das dann halt nicht.